Und Hiram, der König von Tyrus, schickte Gesandte an David mit Zedernhölzern, dazu Steinmetzen und Zimmerleute, damit sie ihm einen Palast bauten. So erkannte David, dass ihn Jahwe als König über Israel betätigt, dass sein Königtum von Jahwe hochgebracht war um seines Volkes Israel willen. In Jerusalem nahm sich David noch weitere Frauen, und David erzeugte noch weitere Söhne und Töchter. Dies sind die Namen der Kinder, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Jipa, Elisoa, Elpelet, Noga, Nefek, Jafia, Elisama, Beljada, Eliphelet. Als aber die Philister vernahmen, dass David zum König über ganz Israel gesalbt war, rückten die Philister insgesamt an, um Davids habhaft zu werden. Als das David vernahm, zog er gegen sie aus. Als aber die Philister eingedrungen waren und sich in der Ebene Rephaim ausbreiteten, befragte David Gott: Soll ich gegen die Philister ziehen, und wirst du sie in meine Gewalt geben? Jahwe erwiderte ihm: Ziehe hin, ich werde sie in deine Gewalt geben. Als sie nun von Baal-Perazim vorrückten und David sie dort geschlagen hatte, rief er aus: Gott hat meine Feinde durch meine Hand durchbrochen wie bei einem Wasserdurchbruch. Darum benannte man jene Örtlichkeit Baal-Perazim. Aber sie ließen ihre Götter dort zurück, die wurden auf Befehl Davids verbrannt. Aber die Philister rückten noch einmal an und breiteten sich in der Ebene aus. Als nun David abermals Gott befragte, antwortete ihm Gott: Ziehe ihnen nicht entgegen, wende dich gegen ihren Rücken und komme vom Bakagehölz her über sie. Sobald du aber das Geräusch des Einherschreitens in den Wipfeln des Bakagehölzes hörst, dann schreite zum Angriff, denn Gott ist ausgezogen vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen. David sät, wie ihm Gott befohlen hatte, und so schlugen sie das Heer der Philister von Gibeon bis gegen Geser hin. Und der Ruhm Davids verbreitete sich in allen Landen, und Jahwe ließ die Furcht vor ihm auf alle Völker fallen.